Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 806, die ewige Frage. Ja, was ist die ewige Frage? Werde ich euch sagen, denn das RAM-Thema ist mal wieder ganz heiß. Ja, wie ihr wisst, RAM ist sehr teuer geworden und jetzt droht es eine RAM-Deflation zu geben bei Android und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Da werden wir uns damit beschäftigen. Vorher noch erst kurz zu dem Thema Zusammenlegung vom Uncast und Wochensicht. Das war heute ein Thema in der Rios Wochensicht. Da verweise ich euch mal drauf, wenn ihr euch dafür interessiert. Schreibt nach wie vor bitte noch eure Ideen. Ich habe noch nichts entschieden. Das wird ganz, ganz kurzfristig entschieden. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll bis zur ersten Sendung im Januar. Aber okay, ich werde es irgendwie hinkriegen, glaube ich. Ja, genau. Ja, und von daher könnt ihr ruhig noch ein paar Ideen raushauen. Es sind schon ein paar gute gekommen. Wie gesagt, alles in der Rios-Wochensicht erwähnt. Okay, erstes Thema für heute im Uncast ist, das Jahr 2025, das für Google hätte das Schlimmste überhaupt werden können, wurde zum erfolgreichsten überhaupt. Das ist unglaublich. Oder zumindest in eine der besten Jahre, die Google je erlebt hat. Warum sollte es eigentlich Google schlecht ergehen? Nun, die sind ja überzogen worden mit Klagen aus verschiedenen Bereichen und mussten auch kämpfen gegen EU-Strafen und Verordnungen. Und es sah wirklich erstmal schlecht aus. Aber wie durch ein Wunder haben die sich das alles durchgeschlängelt. Und auch wenn noch einiges offen ist und auch tatsächlich viele Urteile da massive Auswirkungen haben werden noch, hat sich das für dieses Jahr noch nicht niedergeschlagen. Das ist meiner Meinung nach erstaunlich, zeigt aber auch, wie flexibel so ein Unternehmen wie Google immer noch ist. Ja, also scheint noch nicht so dieses alte, behäbige, steife Unternehmen zu sein, das eben steht und fällt mit den äußeren Umständen, sondern die können sich durchaus noch winden und drehen, sodass es eben trotzdem noch gut läuft. Ein Punkt war sicherlich die AI, die Google endlich in den Griff bekommen hat. Das hat sehr viel dem Aktienkurs geholfen. Ich weiß, jeder ist irgendwie gegen AI. Niemand möchte AI irgendwo haben. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber vielleicht, weil es das nächste große Ding ist und das nächste große Ding ist immer schlecht. Ja, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, der Markt, das sieht es anders, komplett anders. Die normalen Leute nutzen AI wie verrückt. Klar, es ist ja so wunderbar, wenn man ein Foto hat und kann sagen, ja, macht, oder sagen oder tippen, ja, macht das Bild heller, mach's freundlicher, füge einen Elefant rein oder sonst irgendwas, ja, und zack, und dann passiert es. Was soll ich dazu sagen? Für einen Fotograf ist das vielleicht der absolute Graus. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil nämlich jeder Bilder machen kann, wie er möchte, ohne einen Fotograf. Ja, schlecht, ne? Ja, so schnell schwimmen die Fälle davon. Aber für den Normalverbraucher ist das natürlich gut. Das hat möglicherweise einen Grund, aber auch natürlich die große Erlösung, dass eben Google doch nicht zerschlagen wird, denn das wäre wirklich ein großes Problem gewesen. Jetzt ist die Zerschlagung von Google einigermaßen vom Tisch und auch das hat natürlich Auftrieb gegeben. Die anderen Sachen, das waren dann nur so Schäden, die im Rahmen gelegen haben, wie zum Beispiel die weitere Öffnung. Und da bereitet man ja auch leider vor, dagegen auch Maßnahmen vorzunehmen. Denn, wie gesagt, zum Beispiel, wenn das Sideloading eingeschränkt werden kann, sich alle Benutzer trotz dem Öffnen ja, der Plattform, was ja eigentlich sinnlos ist, weil die Plattform war eigentlich offen, aber egal, das diskutiere ich jetzt nicht. Ja, also so offen, dass eben der Play Store zugänglich ist Und um das wieder wettzumachen, dann müssen sich eben alle registrieren und so. Das ist natürlich auch schlecht. Damit wird ein Teil von Android kaputt gemacht. Aber für den Markt an sich wird sich erst noch zeigen, ob das wirklich Auswirkungen hat. Denn wie viel Prozent der Benutzer machen Sideloading denn? Und das ist eine Frage, die schlecht zu beantworten ist momentan, weil Normalverbraucher, wie gesagt, die installieren das, was im App Store ist und im Play Store ist, und das war's. Ja, und wenn das nicht drin ist, dann ist es nicht drin, dann installieren sie es nicht, ganz einfach. Ja. Für die Pro-User ist es dann natürlich schlecht, wenn die Sachen nicht mehr installieren können oder es Sachen nicht mehr gibt, weil die Entwickler sich eben nicht bei Google registrieren lassen wollen. Das ist dann natürlich sehr, sehr übel. Auf der anderen Seite, wenn man das dann so kompliziert macht, dass man sogar das irgendwie über das ADB installieren muss, wie es am Anfang mal geheißen hat, dann ist die Sache sowieso gegessen. Ja, selbst für viele Pro-Nutzer, denn das ist einfach ein Aufwand, das macht man so gerne eben nicht. Und vor allem wird es dann auch keine Stores wie F-Droid mehr geben, weil da gibt es keine Möglichkeit mehr dann. Okay, also das eine ist eben diese Entwicklung, aber die andere Entwicklung ist tatsächlich so, dass sich eben Google da wirklich durchgerungen hat. Hat er auch Angst, dass das Trump Google fertig macht, aber irgendwie sind sie dann wie alle übrigens im Silicon Valley zu Kreuze gekrochen und irgendwo anders rein, was ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und siehe da, auf einmal, ne, ging's dann doch wieder. Ja, wo ist das halt, ne? Die vollmundigen Versprechen, die es irgendwann mal gab, wir werden uns wehren und so weiter, ja, das kann man dann gleich vergessen. Und das soll einem dann eigentlich auch eine Lehre sein für die Zukunft, dass eben dass man von der Firma nur so lang etwas zu erwarten hat, bis es eben Umsatz kostet, dann hat man nichts mehr zu erwarten. Okay. Trotzdem, gut, geht's jetzt Google 2025 ein erfolgreiches Jahr. Der Pixel Start vom Pixel 10 war auch erfolgreich, ja, hat richtig reingeschlagen in 2025 und man hat gesehen, also das kam gut an. Das kam wirklich gut an. Ich hätte es ja nicht vermutet, aber okay. Ja, zum Pixel habe ich heute auch noch was. Da habe ich auch im Kopf gekratzt und gesagt, das kann doch nicht sein. Das fällt mal wieder unter die Rubrik. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, so lange, bis ein Problem gelöst ist, dass das Problem überhaupt existiert hat. Tja, also okay, aber egal, da komme ich nachher nochmal dazu. So, also Google kann sich 2025 von den Ergebnissen her jedenfalls nicht beschweren. 2026, 2027 wird einiges auf Google noch zukommen und auch auf die User von Android wird einiges zukommen. Und da habe ich ja schon öfters drüber gesprochen. Da wird man wirklich sehen, wie das Ganze sich da noch entwickelt. Ja, die Regulierung, die die EU hinsichtlich Google macht, macht die ja auch Richtung Apple. Ja, also auch das iPhone wird immer stärker unter Kontrolle genommen durch die EU, was einmal ja gut ist, denn so ein geschlossenes System, das ist meiner Meinung nach nicht zu vergleichen mit einem offenen System wie Android, noch offenes System wie Android. Von daher verstehe ich auch die Gewichtung von der EU nicht ganz, aber okay. Letztendlich ist aber Apple mit der EU richtig im Clinch. Also stärker noch als Google, die können sich da nicht anfreunden. In Japan hingegen ist es ganz anders. Da macht Apple brav das, was Japan möchte. Und jetzt steht, es war ein interessanter Artikel bei Heise drin, ja, warum ist denn das so, dass offenbar Apple mit Japan besser zurechtkommt als mit der EU? Und es wurde einiges angefügt, ja, weil sich eben die japanischen Gesetze von der DMA unterscheiden. Aber ich kann das so nicht ganz nachvollziehen. Also die Das, was in Europa die DMA ist, ist in Japan die MSCA. Und ich muss sagen, die ist wesentlich härter. Also da gibt es kein Pardon. Ja? Das ist wirklich übel. Und vor allem, und das mag vielleicht die Motivation sein, in Japan wird es durchgesetzt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Bei uns wird gerungen und gejammert, dann wird es geklagt, dann wird in jedem Land geklagt, dann geht es zum EuGH und hin und her. Das ist in Japan nicht so. Da geht es wesentlich schneller, da wird es entschieden, dann kann man dagegen klagen. Wenn man dann verliert, war's das. Ende. Ja? Da wird es nicht über einzelne Länder und dann auf EU-Ebene ausgefochten, ja, weil da, Japan ist ein Land, da ist nichts mit verschiedenen Zuständigkeiten. Und deswegen weiß Apple, entweder machen wir es oder wir kriegen ein Verkaufsverbot. Japan hat das schon mal eindrücklich demonstriert, wie das abläuft. Ja, und Apple hat daraus wohl gelernt. Ja. Die haben kein Problem zu sagen, ab, gut, dann ist es ab so und so vielten ist eben der Verkauf verboten. Und zwar auch relativ kurzfristig. Ende. Ja. Und ich glaube, dass das hängt auch, das bleibt hängen an so einem Unternehmen. Die können, das, was man immer heißt, ja, dann zieht sich, wenn die EU so weitermacht, dann zieht sich Apple davon zurück. Nein. Also Japan hat da schon ganz andere Sachen gebracht und die sind immer noch in Japan tätig, weil so einfach geht es nicht. Man gibt nicht einfach Märkte auf, ja. Und auch der EU-Markt ist relativ groß, also die werden sich hüten davor, das einfach so dann den Verkauf einzustellen, weil es irgendwie nicht passt, ja. Firmen sind keine kleinen Kinder, die mit dem Fuß auf den Boden stampfen, wenn sie was nicht bekommen. Sondern wenn sie was nicht bekommen, was sie wollen, dann suchen sie sich eine andere Möglichkeit, wo sie vielleicht sogar mehr bekommen als das, was sie wollen, aber auf anderem Wege. Ja, und das, was sie wollen, ist normalerweise immer Prämie der Eurie. Ja? Und das ist eigentlich alles. Ja? Okay, also wie auch immer, ich kann es nicht sehen, dass Japan irgendwie ein lockereres System hat als EU. Sie fordern vielleicht auch an einigen Stellen andere Sachen ein, das ist klar. Aber das ist nicht das, was hier Apple dazu bringt, hier, naja, sagen wir mal, schön stillzuhalten und einfach das zu tun, was Japan möchte. Sondern man sieht es ja, also normalerweise geben die halt keinen Deut nach, was ich bei manchen Sachen auch verstehen kann. Ja? Also wenn man das aus Unternehmersicht mal sieht, in der Position, die Apple jetzt gerade ist, ja, kann ich das schon nachvollziehen, dass sie natürlich jetzt Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und dann auch mittelfristig weniger Einnahmen zu generieren und vielleicht sogar das eigene System unsicherer zu machen. Ja, das ist ein heikles Thema. Ich bin bei der Fraktion, die sagt, Sicherheit gibt es nicht durch Sperrung. Wobei eben im Smartphone-Bereich mit der Sperrung des App-Stores dann eben doch grundsätzlich erstmal was verhindert wird. Ja. Sicherheit ist es nicht, aber es ist eben, sage ich mal, unwahrscheinlicher, dass etwas durchschlüpft. Ja. Fälle, das gibt es natürlich auch bei Apple, das, was durchgeschlüpft ist, aber eben in einem anderen Ausmaß. Ja. Wie wenn alles relativ unkontrolliert ist. Und von daher kann man durchaus sagen, der normale Benutzer, der möchte auch ein System haben, bei dem man nicht nachdenken muss. Ja, das tut mir leid. Das ist nun mal so. Ja, das sind Konsumenten. Das sind nicht unbedingt alle Tech-Nerds oder Ähnliches, ja, die alles hinterfragen. Die nehmen das Handy, schalten das an, machen Apps drauf, weil sie sich gut anhören, wollen die nutzen, geben dafür Kohle aus und dann muss das klappen und die machen sich da keine Gedanken drüber, was möglicherweise dort passieren könnte. Ja. Und deswegen hat es halt bei Apple auch ganz gut funktioniert. Ja. Und dennoch ist es halt so, dass diese Öffnung sicherlich auch positive Signale hat. Je offener Apple wird, ja, und im Gegenzug wird Google geschlossener, dann nähern sich diese Systeme eigentlich an. Und naja, ich glaube, Apple könnte davon sogar noch profitieren am Schluss. Ja. Nun ja, aber wie gesagt, in Japan gibt es halt eben Vorgaben und die müssen eingehalten werden. Und dann geht es auch ganz schnell mit Konsequenzen, wenn die eben nicht eingehalten werden. Im Gegensatz eben zur EU, wo alles viele Jahre dauert und zu viele Köche hier am Brei rumwürgen. Und das gibt's eben so in Japan nicht. Dabei ist Japan eigentlich auch noch ein sehr, sehr korrektes Land, wo sehr viel Bürokratie eigentlich herrscht. Ja. Und dennoch kann diese Bürokratie eben schneller kontrolliert werden als in diesem unglaublichen großen EU-Moloch. Und das ist, glaube ich, auch das, was eben Firmen dazu bringt, sich eben nicht damit abzufinden, mit den Vorgaben, sondern versuchen, immer irgendwie dagegen zu halten. Ja, und so kann man das sehen. Man sieht es ja auch jetzt in den USA, ja, wie das ist. Da ist klar, entweder wir machen das so oder es klappt nicht. Ja, dann wird wieder jemand im Weißen Haus verrückt und dann ist unsere Existenz in Gefahr. Also klappt das auf einmal. Ja. Seltsam. Tja. Naja. So, dann gucke ich mal, was gibt's denn als nächstes. Genau, das Datenvolumen in den Handynetzen in Deutschland ist gestiegen und zwar um etwa 30%. Man merkt also, dass es durchaus Auftrieb gibt, vor allem für Videochats. Das ist interessant, ja. So langsam aber sicher kommen die Videochats wohl auch nach Deutschland. Es ist noch ein langer Weg, bis wir auf dem Niveau der USA oder anderen Länder sind, ja. Aber so langsam nähert sich das an, ja. In Japan ist übrigens Videochat auch nicht so arg verbreitet. Also jeder hat ja die Funktion dank Line, ja. Und die wird auch genutzt, stärker als jetzt in Deutschland. Aber dennoch könnte man eigentlich erwarten, dass es in Japan viel, viel stärker genutzt wird. Aber das hängt eben wieder bei den Japanern mit dieser sehr stark ausgeprägten Privatsphäre zusammen, wo man eben überhaupt eigentlich nicht gesehen werden will und schon gar nicht die eigene Wohnung gesehen werden soll. Von daher, ja, also das wird sicherlich noch ein bisschen reinhauen. Dass es trotzdem ein bisschen stärker genutzt wird als in Deutschland, kommt wahrscheinlich einfach von der Natur der Sache her, dass es da das eben schon wesentlich länger gibt, in einem wesentlich größeren Ausmaß, als es bei uns ist, also von dem Angebot her. Also wenn das bei uns schon so früh angefangen hätte mit der Möglichkeit für Videochats für alle, ja, in einem großen Ausmaß, dann wäre das sicherlich bei uns schon deutlich weiter, als es jetzt ist. Ja. Naja, okay. Aber man sieht, das Datenvolumen wächst, aber nicht nur wegen den Videochats, sondern auch wegen den Streaming-Diensten. Auch Streaming-Dienste, auch Video-Streaming-Dienste werden genutzt unterwegs, aber natürlich viel mehr die Audio-Streams, die eben laufen und auch das ist traffic-lastig, wenn man es auf eine große Anzahl von Usern sieht. Ja, Videostreams natürlich ungleich mehr, aber da ist es halt so, das Angucken von Videos per Streaming unterwegs auf dem Smartphone macht man wohl in Europa schon deswegen nicht, weil die Gebühren für die Datenkontingente einfach zu hoch sind. Ja, übrigens auch ein japanisches Problem. Also da können die sich die Hände geben, Europa und Japan. Die Preise für Datentarife sind doch relativ happig. Ja. Also, naja. Gut. So, dann kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage, zur ewigen Frage, die schon gestellt wurde, als das RAM noch in Hülle und Fülle vorhanden waren, als das Doppelte an RAM vielleicht ein Viertel vom Preis ausgemacht, doch noch nicht mal ein Achtel vielleicht vom Preis, ja. Und jetzt ist ja das Problem mit der RAM-Knappheit, die sich übrigens laut Experten noch weit bis 2027 reinziehen wird. Das sind wirklich sehr, sehr trübe und üble Aussichten. Sowas darf eigentlich nicht passieren, sowas wie die globale RAM-Krise, die jetzt kommt. Aber jetzt stellen sich natürlich noch mehr Firmen und Leute die Frage, wie viel RAM brauche ich denn wirklich in einem Smartphone 2026? Und da scheiden sich eben auch die Geister ein bisschen. Klar, die Firmen, die kommen immer gerne und sagen, ja, so viel RAM braucht man nicht, ja, wenn sie Handys haben, die eben nicht so viel RAM haben. Ich gucke da zum Beispiel zu Google, ne, die sich jahrelang mit RAM-Größen herumgedrückt haben, wo ich gedacht habe, Leute, also wollt ihr vielleicht erstmal aus den 2000ern rauskommen oder so, irgendwie mal was Neues, mal ein bisschen was riskieren, ja, also schon übelst. Haben es dann letztendlich geschafft, beim Google Pixel 10 etwas aufzuschließen, ja, aber noch nicht optimal. Und das ist natürlich jetzt für alle hier ein großes Thema, für alle Firmen ein großes Thema, denn man erwartet, dass sich die Top-End-Geräte bei ungefähr 12 GB einpendeln werden nächstes Jahr. Also die neuen Modelle, die nächstes Jahr kommen, nicht die jetzt angekündigt wurden, die werden wahrscheinlich vom Preis her auch noch kräftig steigen. Mid-Range-Geräte werden so die Schätzung hier bei etwa 6 bis 8 GB liegen und Low-End-Geräte bei 4 GB. Da kommen mir doch die Tränen. Also wenn wirklich ein realistischer Standard für Mid-Range-Geräte bei 6 GB RAM liegt, dann ist Android tot. Dann ist Android absolut tot. Dann werden wir Geräte haben, die sich anfühlen wie vor 10 Jahren. Das geht so nicht. Das können wir nicht machen. Und das ist, so sagt es auch Gizmo China, deutlich ein klarer Schritt rückwärts. Ja, auch die 4 GB für Low-End-Geräte. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, 4 GB RAM in 2026, am besten kein Gerät kaufen. Lieber kein Smartphone als so ein Ding, mit dem wird man nur Ärger haben. Ja. Weil 4 GB reicht noch nicht mal mehr für einen vernünftigen Messenger aus heutzutage. Ja? Wenn man den richtig nutzt, mit Kamera und so weiter. Ja? Das geht einfach so nicht. Das kann man so nicht machen. Ja? Also 8 GB bleibt das absolute Minimum im unteren Midrange-Bereich, was ich empfehlen kann. 12 GB im oberen Midrange-Bereich und im High-End-Bereich im ganz, ganz weit unteren Bereich. 16 GB sollten eigentlich das Maß der Dinge sein bei den Top-Geräten. Ich werde kein Gerät mehr kaufen mit weniger als 16 GB RAM. Wir haben 2026, die Anforderungen sind gestiegen, 8K ist praktisch hier, ja, 4K ist schon wieder ein alter Hut. Ja. Die Apps sind massiv größer geworden, selbst Pokémon Go braucht bei mir schon Systemleistungen, die 2015 noch die absoluten Top-Games, 3D-Shooter und so weiter gebraucht haben. Ja. Das geht so nicht, denn wenn Applikationen, die eben Standard sind, schon so viel Speicher benötigen, auch Google Maps beispielsweise zählt darunter, und Google Translate. Und schlimmer noch, AI-Funktionen, die sind ja jetzt implementiert worden. Und die brauchen bis zu 40% mehr RAM als ohne diese AI-Funktion. AI ist ein RAM-Fresser. Und zwar extrem. Ja? Zum Beispiel Geräte, die Googles Gemini Nano, und das ist ja schon das, ein abgespecktes System sozusagen, ja, oder die Samsung Galaxy AI nutzen, reservieren 3 bis 4 GB RAM ausschließlich für AI-Funktionen. Okay? Das heißt, von euren 12, wenn ihr 12 GB RAM habt, dann habt ihr ungefähr 8 GB zur Verfügung. 8 GB nur noch für eure Apps und so weiter. Das ist übelst. Das ist sehr übel. Und deswegen kann man es nicht oft genug sagen. Man braucht bei Android einfach wegen der Struktur, so wie Android aufgebaut ist. Das kann man nicht mit iOS vergleichen. Ja? Android ist ein Linux-System. Und Linux-Systeme laufen performanter, je mehr RAM sie zur Verfügung haben, weil sie dann weniger auslagern müssen. Um es mal deutsch zu sagen, beim Smartphone ist es noch ein bisschen anders gemacht. Da ist es sogar extrem mit der Auslagerung nicht so wie bei Linux-Systemen, dass wenn der Hauptspeicher voll ist, wird dann eben per Swap-Datei ausgelagert. Nein. Sondern da wird es generell so gemacht, um eben niemals an den Punkt zu kommen, wo der Speicher ausgeht, wird es hin und her geschoben. Ja, das braucht Rechenzeit ohne Ende. Dadurch werden die Programme eben, wie nennt man das, sluggish, ja, also die ruckeln, die fühlen sich nicht mehr schnell an, sondern die werden lahm bei der Benutzung her. Das ist ja das, was auch viele, viele Jahre lang immer wieder Android vorgeworfen wurde, dass sie nicht so flüssig sind wie die Benutzung von den iPhones. Und das war so. Ja, hat sich gebessert, weil wir jetzt mehr RAM haben. Ja, in der Regel haben wir das Doppelte an RAM, was so ein iPhone hat. Ja, ein vergleichbares iPhone. Das Doppelte. Und das braucht Android auch. Und zwar an allen Ecken und Enden. Android ist ein Speicherfresser. Und es wird es auch bleiben, weil per Design geht es nicht anders bei Android. Die müssen ein komplett anderes RAM-Management verwenden. Im Prinzip bräuchte man ein anderes Betriebssystem dann dafür. Android wäre also so nicht nutzbar. Das ist alles, das summiert sich alles. Ja? Wir wollen mehr Leistung haben bei unseren Geräten. Die Apps fordern mehr Leistung von unseren Geräten, extrem viel mehr. Jedes Jahr wird es immer, wie soll ich sagen, größer und größer. Ich traue mich jetzt gar nicht zu gucken, wie viel RAM so eine einzelne App braucht. Ja? Aber wie gesagt, Pokémon Go, da kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich guck mal. So, also Pokémon Go ist eigentlich eine relativ simple App. Das ist kein 3D-Shooter oder sowas. Ist zwar schon schön gemacht, auch optisch und so weiter, also so wie eine App halt heute halt sein soll, ja. Aber es ist jetzt nicht eine App, wo man dran messen kann, wie schnell das Smartphone ist. Das geht so, das geht nicht. Da nimmt man zum Beispiel Genshin Impact oder sogar noch neuere Games, die noch mehr Performance brauchen als Genshin Impact. Um das flüssig zum Laufen zu kriegen, braucht man da schon ein richtiges, gutes Smartphone mit extrem viel Speicher und schnellem Prozessor. Aber Pokémon Go ist eigentlich ziemlich locker. Diese App, nur die App, ja, 2,02 Gigabyte. Ja, so ist das. Ja. Also ihr braucht nicht zu denken, dass das, was ihr runterlädt vom Play Store, das alles ist. Ja, das wäre auch bei Genshin Impact dann relativ human, aber das ist es nicht, sondern da werden Sachen nachgeladen und die müssen dann ebenfalls präsent sein. Und von daher 2 Gigabyte. Das heißt, wenn ihr Pokémon Go offen habt, nutzt jetzt noch eine andere App und ihr hättet zum Beispiel nur 6 GB, dann würde Pokémon Go geschlossen werden. Zwangsgeschlossen werden. Und das heißt, wenn ihr dann aus der anderen App wieder zurück wechseln wollt, müsste Pokémon Go komplett neu starten. Naja, also, ja, kurz, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, und genau das ist ja auch das, was viele auch nicht verstehen. Die denken, okay, ich mache ja keine Spiele oder so. Ja, mag sein, aber wenn man nur 5, 6 Apps offen hat, ja, und die bleiben ja normalerweise offen, damit man sie eben schnell erreichen kann. Wenn man da nicht genug Speicher hat, dann werden diese Apps immer wieder geschlossen. Und jede einzelne Apps muss wieder neu, komplett neu gestartet werden. Vom Hin- und Her-Schieben vom Storage und zum RAM, da wollen wir gar nicht erst drüber sprechen. Das passiert sogar noch früher. Das passiert fast immer, wenn man eben nicht genug RAM-Speicher zur Verfügung hat. Und deswegen, wie viel RAM braucht ein Smartphone 2026 trotz RAM-Krise? Kann ich euch sagen, die Antwort wie immer, so viel wie möglich. Egal, was ihr macht, so viel wie möglich. So, das Xiaomi 17 Ultra, das ist jetzt, das sind jetzt so Teasing-Fotos aufgetaucht, also offizielle Fotos, ja. Und da muss ich sagen, das hat mal eine geniale Farbe. Nicht, dass das Teil in Frage kommen wird. Der Preis wird jenseits von Gut und Böse sein. Ja, und ich bleibe sowieso, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber, nee, ich komme jetzt dazu. Mein Sony Xperia 1 Mark 6. Ja. Also ich habe es ja schon angedeutet, aber vermutlich wird das das Smartphone sein, das ich am längsten benutzen werde von allen Smartphones, die ich je hatte. weil nämlich jetzt eben das kommt mit der RAM-Krise, 12 GB RAM hat das Teil und ich brauche mehr, nicht gleich viel oder nicht weniger, ja, ich merke das schon da sehe ich dann keinen Sinn drin, mir ein schlechteres Gerät zu holen oder ein gleichwertiges Gerät. Ich möchte mir, wenn ich mal was hole, dann ein besseres Gerät holen, nicht ein gleichwertiges Gerät. Also gleich vergessen, ja. Und natürlich werde ich auch keine überteuerten Preise bezahlen, wenn ein 16 GB Gerät das dann eben so viel kostet, dass ich mir davon ein halbes Jahr Essen kaufen kann oder noch länger, ja. Also 1700, so wie das zu erwarten ist beim Topmodell hier, dann würde ich ungefähr, ja, also über ein Jahr könnte ich mich dann mit Essen versorgen. Das mache ich nicht. Das ist ganz einfach, das mache ich nicht. Kommt nicht in Frage. Okay. Und von daher, ja, ist das natürlich ein Problem. Und deswegen werde ich mir aller Wahrscheinlichkeit nachher so kein neues Smartphone holen. Und Ende 2028 lasse ich mir dann alle Optionen offen. Warum 2028? Und zwar habe ich heute nachgeforscht, für Sony Xperia 1 Mark 6 soll es laut offizieller Sony-Seite bis April 2028 Updates geben. Ja, bis April 2028. Meine Faustregel ist ja, nach Ende der Update-Periode noch maximal 6 Monate nutzbar, dann muss es ersetzt werden. Und das ist schon großzügig, 6 Monate. Da ist jede Menge Zeit für Schwachstellen, für Bugs und so weiter, die nicht mehr gefixt werden, die dann eben publik gemacht werden und dann eben das Gerät vollkommen unsicher machen. Also im offiziellen, dauerhaften Online-Betrieb als Smartphone maximal noch 6 Monate nach Update-Ende und dann war es das so. Dann sind wir im Oktober 2028 angelangt und es wären dann ein Monat mehr als 4 Jahre, die ich das Gerät dann hätte. Und es wird das absolut längste, der absolut längste Zeitraum, wo ein Gerät bei mir in produktiver Nutzung ist. Mal sehen, ob ich es bis dorthin aushalte oder ob ich, also ich merke das, ich weiß, ich muss das Handy wechseln, wenn ich kurz davor bin, das Teil an die Wand zu schmeißen bei normaler Benutzung. Weil ich bin da ein bisschen eigen. Bei mir muss es zack, zack, zack, zack, zack gehen. Ja, ich kann nicht auf ein Smartphone warten. Da werde ich wahnsinnig, da drehe ich durch, wirklich. Ja, das dauert mir alles viel zu lange. Ich darf nicht schneller sein als das Smartphone. Das gibt es nicht. Das ist auch so eine grundlegende, der Benutzer darf niemals schneller sein als der Computer oder eben als das Smartphone. Wenn das der Fall ist, ist das Smartphone nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Einfach. Deswegen, das habe ich dann immer gewechselt. Jetzt wird es eine harte Probe geben. Ja. Wie gesagt, so langsam merke ich schon, also dass 16 GB RAM doch besser wären. Ja, aber es geht noch. Ja. Es tröstet mich immer die guten Komponenten, die da drin sind, die gute Audioqualität, ja, der gute Sound-Input, ja fast Studioqualität, das Mikrofon, der Wahnsinn, ja. Und die Kameras sind auch okay, wobei ja die Zoom-Kameras halt nicht ganz so optimal sind, die sind zu unscharf, das war aber schon von Anfang an das Problem. Und ja, also nur insgesamt gesehen muss ich schon sagen, es wird eine harte Sache bis Oktober 2028 und dann sind alle Optionen offen. Je nachdem, was Google bis dorthin für einen Kram gemacht hat mit Signloading, wird es wirklich eine haarige Entscheidung geben. Wie ich schon immer gesagt habe, bei mir gibt es keinerlei Markentreue, auch nicht für Sony. Ja, und bei mir gibt es keine Vorschusslorbeeren oder irgendwas. Ja, bei mir gibt es nur Leistung, Leistung, Leistung und sonst nichts. Und wenn die stimmt, dann gucke ich nach dem Preis und der muss auch verdammt gut sein. Und dann kaufe ich mir so ein Teil. Ja, ich bin kein einfacher Kunde. Da kann man jetzt sagen, das neueste Ding von Google. Ja, interessiert mich nicht die Bohne, das neueste Ding von Google. Es interessiert mich nur dann, wenn es das beste Ding ist von Google auf dem Markt. So, das ist was. So, Xiaomi 17 Ultra jedenfalls mit einer super genialen Farbe. Grün Glitzer. Irre cool. Von daher, optisch hat das dann schon mal einen riesen Vorteil bei mir. Ja, auch dieses Kamera-Array, ich möchte gar nicht sagen Kamera-Array, die sieht aus wie eine Fotolinse eigentlich. Natürlich sind einzelne Linsen da drin, ja. Also es ist ein Array, aber es sieht fast aus wie eine Fotolinse. Kennt man ja schon von Xiaomi. Und von daher wäre das natürlich eine schöne Sache. Vorgestellt werden wird das Xiaomi 17 Ultra am 25. Dezember in China. Es wird noch eine Zeit lang dauern. Natürlich wird es mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor kommen. Ja, schade. Ich hätte lieber den neuesten MediaTek drin gesehen, aber ist halt Xiaomi. 1 Zoll Omnivision Kamera. Die 1 Zoll Zeit scheint jetzt zu beginnen. Ja. Oh, vom RAM weiß man noch nichts. Ja, von RAM ist noch nichts bekannt gegeben worden. Alles, was man bisher geschätzt hatte, wird ja jetzt über den Haufen geworfen. Also man kann wirklich froh sein, wenn 16 GB RAM dann eben bei diesem Gerät drin sind. Aber alles andere wäre natürlich auch ein schlechter Witz. Denn der zu erwartende Preis wird für Smartphones zu sehen astronomisch sein. Und ich habe so das Gefühl, dass entweder ist es gleich auf mit dem größten iPhone oder man könnte sogar noch sparen, wenn man sich ein iPhone holt. Das habe ich das Gefühl irgendwie. Also naja, wir werden sehen. Mal gucken. So, der Pixel Homescreen. Da schreibt mal wieder Android Central. Mal gucken. Werden Artikel gemacht. Naja, klar. Der Pixel Launcher, der wäre jetzt wesentlich schlechter geworden, weil der Homescreen Search, ja, der Pixel Launcher Homescreen Search jetzt ersetzt wird durch die Full Google App Search und die wäre halt eben viel, viel schlechter, ja. Und man würde es deswegen machen, damit AI prominenter platziert wird. Für was man hier alles immer AI nimmt, um irgendwas zu beschimpfen, als ob das was Schlechtes ist. Also wenn Google das gemacht hat, dann sage ich mal, gut für die Normalbenutzer, sehr gut für die Normalbenutzer. Die lieben das, die wollen AI, die nutzen AI und die sind zufrieden mit AI. Ja, weil sie alles Mögliche machen können, ohne groß irgendwie durch Reifen zu springen. Ja, das Ding ist super. Der Markt nimmt ja AI an wie verrückt. nur irgendwo so, ja, sagen wir mal, Künstler, ja, also die Kreativen, ne, die, klar, die sehen natürlich jetzt die Fälle davon schwimmen, ne, und halt die Tech-Bros, denen das suspekt ist, ich brauche doch keine AI, die mir sagt, was ich zu machen habe, ich mache das alles selbst hier, ja, was, wie, Programme erstellen, das ist ja Frevel, ja, ich code die selbst, ja, was soll das? Ja, wenn man es kann, null Probleme, wenn man es kann, ja, kein Thema, dann kann man auch so verrückt sein, sich die Arbeit zu machen für eine Routine, die die AI in 10 Sekunden selbst schreiben kann. Pff, wenn man genug Zeit hat, ja, kein Problem. Dann kann man kann man fachsimpeln mit seinen Kollegen, ja, siehst du, den Code, den ich gemacht habe, guck mal, wie klar der strukturiert ist, und da, bis man dann gesagt bekommt, so, das ist doch Mist, was du da zusammenzimmerst, guck dir mal meinen Code an, da geht's ab, ne? Ja. Die können sich dann im Code streiten, ganz egal, ist mir wurscht, ja. Ich fange dann schon mal an zu benutzen. Ja. So ist es. Ja, und wird halt das ins Negative gezogen, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch eine Eigenart, was jetzt Pixel hat, dieser Pixel Launcher, dieses Pixel Launcher Search. Andere Geräte haben schon seit eh und je nur die Google Search oder eben eine Suchapplikation von dem Hersteller. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gucke auf dem Sony, dann ist es nur eine Google-Applikation. Also ganz normal Google-Suche. Die habe ich übrigens runter gemacht, weil ich eben die Google-Suche so nicht nutze. Ja? Aber so ist es, ja. Also ihr seht, es ist mal wieder so ein bisschen dramatisiert. Ich denke, dass die normale Benutzer auch sicherlich gut zurechtkommen werden mit der Google Search App. Ich habe Bekannte, da flippe ich immer aus, wenn ich sehe, dass die alles, aber auch wirklich alles in die Google-Suche eingeben. Ich sage zu denen, mach den Browser auf, ja, geh auf www.mastodon.africa, und was machen die? Die gehen in die Google-Suche und geben dort die URL ein. Ja klar, funktioniert das, aber meine Güte, Herr, das gibt's doch nicht, sowas. Ja, aber so ist das eben. Ne? Und deswegen denke ich, wenn die Leute hier damit überhaupt keine Probleme haben. Die normalen Leute. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Problem, was ich gesagt habe, wo ich gedacht habe, also, Moment mal. Das war wirklich ein Problem, das jetzt erst gefixt wurde. Das ist ja immer so, ne? Das ist schon ein paar Mal passiert. Es geht um das Google Pixel. Und zwar seit 2021 gab es dieses Problem schon. Und soll jetzt in einer neuen Version gefixt werden. Ja? Im 2025er Update, Pixel Update, soll das jetzt gefixt werden. Okay, jetzt denkt ihr, ja gut, das wird bestimmt nur so ein kleines, unwichtiges Problem sein. Ja, okay, also das ist ein Problem, dass wenn ihr ein Pixel in der Tasche habt, dann kann das Display aktiviert werden und kann Nummern wählen oder also Anrufe tätigen oder SMS verschicken oder eben Programme öffnen etc. Und dann denke ich, Moment mal, wie jetzt? Das hatte ich seit über 10 Jahren nicht mehr bei Smartphones, dass es so ist. Was ist denn hier los? Ist da was schiefgelaufen? Also ich meine, jedes Billiggerät hier, so mein billiges Q-Bot, ja, das ich immer noch fürs Geocaching benutze, selbst das hat einen Schutz drin, dass es nicht in der Tasche anfängt, irgendwie Sachen auszuwählen. Das ist eigentlich eine Standardfunktion. Manchmal nervt die auch, ja klar, wenn man zum Beispiel von oben irgendwie, das Handy liegt auf dem Tisch und man möchte von oben irgendwie was tippen, weil ich kann aus jeder Perspektive quasi auch zum Beispiel was eintippen, also wenn das Handy gerade beim Laden falsch rumliegt, ne, und ich geb da dann meinen PIN-Code ein, weil Fingerabdruckscanner ja mal wieder nicht funktioniert bei mir, und gehe ich mit der Hand aber über den Sensor und dann sagt er mir, nee, geht nicht, und bricht die Eingabe ab. Ja, das ist der Schutz, dass man eben nicht, wenn das Teil irgendwo in der Tasche ist, dass man dann eben aus Versehen wählen kann. Und das gab es beim Pixel nicht, seit 2021 und wird jetzt erst gefixt. Und nach dem Bericht hier von Fandroid sind da Millionen von Nutzer haben diese Probleme gehabt, dass eben wahllos Nummern gewählt wurden und Nachrichten verschickt wurden. Warum ist es nicht ein Riesenskandal geworden? Was soll das? Also ich würde so ein Handy nicht nutzen. Ich würde es nicht nutzen. Ich meine, okay, jetzt ist es okay, jetzt wird das Problem gefixt, okay, aber alter Schwede, sind die Pixel-User wirklich so leidensfähig? Das gibt's ja nicht. Wir haben doch Pixel-User hier in der Community. Wart ihr da schon mal betroffen davon? Stört euch das im Alltag? Oder hat es euch gestört? Hattet ihr mal aus Versehen eine Nummer gewählt, die ihr nicht wolltet, weil ihr es in der Tasche hattet? Also wenn das wirklich ein Problem ist, dann wow, wie habt ihr das geschafft? Ich hätte keine ruhige Sekunde mehr. Okay, Wahnsinn. Naja, okay. Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Das ist jetzt bei GSM Arena im Review drin. Und normalerweise sind diese Redmi Note Geräte, vor allem die Pro Plus Geräte, ja extrem gut ausgestattet mit extrem guter Leistung halt. Und zu einem wunderbaren Preis. Wirklich fantastisch. Auch dieses Gerät kostet hier 549 Euro. Und wenn das so die, oder ab 549 Euro, so, und wenn das dann tatsächlich diese Leistung mitnehmen würde, wie zum Beispiel die Vorgängermodelle, dann wäre das wirklich ein super Gerät. Also wirklich ein super Gerät. Ich kenne das Note 13 Pro Plus. Das war beim Erscheinen eins der performantesten Geräte und hat auch nur so um die 550 gekostet. Richtig genial und einen super schnellen Prozessor drin. Aber jetzt haltet euch fest. Die neue 15 Pro Plus 5G Variante hat nur einen Snapdragon 7S auch noch Gen 4. Also noch die abgespeckte Version von einem Midrange Prozessor. Das ist ja so schlimm. Wahlweise 8 oder 12 GB RAM mit 256 oder 512 GB Storage. Also 12 GB RAM, 512 GB Storage geht voll in Ordnung bei dem Gerät. Aber der Prozessor ist dann halt doch schon ein bisschen schwach. Es ist nicht so, dass der jetzt, dass es da Probleme gibt. Ich sage ja immer, RAM ist wichtiger als der Prozessor. Das heißt, wenn ihr die 12 GB Variante nimmt, dann kommt ihr sicherlich gut aus mit dem Gerät, wenn ihr nicht gerade High-End-Gaming machen wollt, ja, was immer das auch heißt, ne? Also das heißt, wenn ihr Genshin Impact spielen wollt, ohne dass es ruckelt wie Sau, dann reicht das schon aus, ja, aber es ist trotzdem schade, finde ich, dass die Serie, diese Redmi Note-Serie, die bekannt war dafür, immer sehr performante Chips einzusetzen, dass die jetzt damit da gelandet ist bei so einem Prozessor. Die Vermutung liegt nahe, dass es deswegen passiert ist, weil eben die Prozessorpreise so extrem gestiegen sind. Und wenn die jetzt zum Beispiel einen Snapdragon 8 S Gen 5 genommen hätten oder wie das auch immer dann heißt, also 8 Gen, ach, egal wie auch immer, Elite ohne, ja, nein, 8 Gen ohne Elite, genau, ist also die kleine Version, oder ähnliche Prozessoren von Snapdragon, dann wäre das eben preislich nicht mehr zu halten gewesen. Es wäre wesentlich teurer gewesen, aber wirklich wesentlich teurer. Dann wäre man bestimmt auch wieder an der 800, 900 Euro Grenze. Ein Dimensity-Prozessor hätten sie auch nehmen können. Das wäre ein bisschen günstiger geworden, aber hätte auch nicht ausgereicht, um den Prozessor, um den Preis auf 549 zu drücken. Und ich denke, das war dann eben der Grund, warum sie den Prozessor genommen haben. Aber die hätten ruhig einen kleinen wenig besseren MediaTek-Prozessor nehmen können. Der ist deutlich schneller als der Snapdragon 7S im vergleichbaren Preis. Aber okay, das ist wieder eine Designentscheidung, die man ja nicht einflussen kann als Konsument. Aber ja, es ist schon krass. Ich kann natürlich nicht sagen, dass deswegen das Gerät jetzt schlecht wäre oder so. Das bleibt nach wie vor ein gutes Gerät. Nur müsst ihr euch klar sein darüber, dass mit dem Prozessor richtig fordernde Games nicht so gut laufen. Für alles andere würde ich sagen, ist es richtig gut ausgestattet. 6,83 Zoll Display AMOLED Screen. Ja, und eben die RAM-Ausstattung, 100 Watt Fast Charging übrigens, ja, und 6500 Milliampere Akku, zumindest in der chinesischen Version. Ich weiß nicht, ob das auch in der europäischen Version so ist. Nein, nicht die chinesische Version, das ist die globale Version. Also hoffentlich ist die globale Version gleich EU-Version. Weiß man jetzt nicht mehr genau. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Ja. Übrigens, soweit ich das gesehen habe, ist der Preis von 549 tatsächlich der Preis für die 12 GB RAM und 512 GB Storage. Und die anderen Versionen scheint es gar nicht erst zu geben. Zumindest nicht in Europa bei Amazon. Naja, die 200-Megapixel-Kamera ist auch noch erwähnenswert, finde ich. Megapixel hat zwar nicht immer was zu bedeuten, aber angesichts vom Vorgänger, vom 13er, muss ich sagen, ist die Kamera doch, man kann erwarten, dass die Kamera ziemlich gut ist. Beim 13er war sie nämlich ziemlich gut und ich glaube kaum, dass es schlechter geworden ist. Und selbst wenn die auf dem Niveau vom Note 13 Pro Plus jetzt wäre, müsste ich sagen, immer noch top. Also wirklich gut. Von daher denke ich, kann man da nichts falsch machen und wäre jetzt unfair, wenn ich wegen dem Prozessor, den wirklich nicht jeder braucht, so einen schnelleren Prozessor, da das Gerät sagen würde, okay, das ist nichts. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Gerät für das Geld, trotzdem Prozessor. Ein ganz anderes Kaliber allerdings, ja, wird das Honor Magic V6 werden. Das ist ja sozusagen das Flaggschiffgerät, das ja, klappbare, ja, das Folding Phone. Und natürlich wird es, wie nicht anders zu erwarten war, auch hier ein Snapdragon 8 Elite Gen 5, also den performantesten Prozessor von Qualcomm, drin haben. Ja, und kommt mit zwei Batterieversionen. Man kann davon ausgehen, dass wieder die 6900 mAh Akku in Europa verkauft werden und die 7200 mAh Akku eben in China. Seht ihr, mittlerweile kriegt China grundsätzlich die besseren Geräte. Tja. Und auch hier eine 200 Megapixel Kamera, die ist natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau, wenn man das vergleicht mit den alten V6. Auch hier, ja, kann man einiges erwarten. Dreifach optisches Zoom ist vielleicht nicht überragend, ja, aber die Qualität dieses Bildes, die ist dann eben überragend. Zum Beispiel eben deutlich schärfer als eine 7-fach Vergrößerung mit dem Sony Xperia 1 Mark 6. Ja, also das muss ich sagen, ist schon eine faszinierende Sache mit diesem Gerät. Die Preise allerdings, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ich wage es noch gar nicht genau zu orakeln, aber ich gebe euch mal einfach den Preis, den aktuellen Preis, der schon mehrfach gefallen ist, des V6, also des Vorgängermodells. Der kommt auf 1.428 Euro. Und wie gesagt, das ist ein Preis, der ist schon etliche Male gefallen. Ja? Und erscheint ja auch für so ein Folding Phone gar nicht mal so teuer. Ja, wenn wir dann die Samsung-Geräte sehen, 1.899, aber ich glaube, dieses Gerät wird wirklich, das wird so massiv teuer sein. Wow, ich möchte noch gar nicht dran denken. Ich werde es euch natürlich sagen, sobald ich Bescheid weiß, was es dann letztendlich kostet. Aber wenn ihr ein Schnäppchen machen wollt, ist das definitiv keine Option. Außerdem wird es auch noch ein bisschen dauern. Man erwartet es erst Mitte 2026. So, Android 16, ja, hat eine neue Sicherheitsfunktion, und zwar, wenn eine App jetzt die Standortdaten abfragt, dann wird ein blauer Dot, so wie das grün wurde, wenn eben die Kamera oder das das Mikrofon angehen. So wird es jetzt einen blauen Dot geben, wenn eben hier das Gerät auf das Standort zugreift von der App. Und dann kann man auch tatsächlich sehen, ja, wenn man runterswipet, welche App denn auf den Standort zugreift und gibt direkt in den Einstellungen die Möglichkeit, die App zu schließen, ja, oder den Zugang einzustellen, also Manage Access. Direkt aus dem Pull-Down-Menü, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Und von daher gut. Ich hoffe, man kann das auch ausschalten, diese Meldung, oder sie wird nicht irgendwie zu auffällig sein. Wenn es im Hintergrund geht, ist es in Ordnung, ja, weil ich gebe natürlich einige Apps hier meine Location frei, ganz klar, weil ich die vielen Vorteile davon eben auch nutzen möchte. Und ja, ich teile auch mit einigen Leuten meinen Standort über Google Maps. Ja, das ist eins von den wichtigsten Features überhaupt für mich zur Sicherheit. Und von daher, ja, wenn das alles im Hintergrund läuft, ob mir jetzt hier einen blauen Dot angeht oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Ja, finde ich aber gut, dass man es auch sieht, wenn man zum Beispiel neue Apps installiert hat, bei denen man eben nicht den Standort freigeben möchte, zum Beispiel Games oder Ähnliches, wo das eben nicht sein müsste. Bei Pokémon Go muss es sein, aber ja, für andere Games eben nicht. Da ist dann eben oftmals ein Werbeanbieter dazwischen, der vielleicht Zugang haben möchte. Ja. Wenn man es installiert, übersieht man das als oft, ja, oder klickt es mal schnell durch. Und wenn man dann eben hingewiesen wird, Achtung, diese App, ja, die greift jetzt gerade auf den Standort zu, dann weiß man, okay, das möchte ich nicht haben, dann kann man eben in diese Einstellung gehen, kann der App verweigern, dass sie darauf zugreift oder eben auch gleich die App ganz schließen und deinstallieren, wenn man das Vertrauen als missbraucht ansieht. Also eine gute Änderung. So, eine kurze Sache. Das war interessant, im Android Developers Blog habe ich gelesen, Goodbye Mobile Only, Hello Adaptive. Interessante Entwicklung. Und zwar, die Spatzen haben es ja schon von den Dächern gepfiffen. Android soll ja auch auf Desktop-Screens jetzt kommen, ja, Laptops etc. Und Google macht schon wieder mal, ja, den Schritt eben hin, damit Android universell wird. Tablets, Notebooks, Folding Phones und normale Phones, ja, dass überall dort Android läuft. Und deswegen jetzt diese neue Offensive, Adaptive nennt sich das, ja, und da werden die Entwickler eben angehalten, jetzt keine Mobile-Only-Apps mehr zu machen, also grundsätzlich keine Mobile-Only-Apps mehr, sondern der Standard für Apps ist jetzt eben Adaptive, die sich anpassen an die Bildschirmgröße. Ja, finde ich eigentlich eine gute Sache. Jetzt müssen nur noch die Entwickler sich daran halten. Und das ist schon zweimal dran gescheitert an den Entwicklern. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. So, das Galaxy S26, das ist nach hinten gedrückt worden, und zwar um glatte 2 Monate. Im Januar soll es rauskommen. Ursprünglich, jetzt kommt es wohl erst Mitte März 2026 raus. Ist zwar jetzt erstmal kein Beinbruch, trotzdem sind einige Leute irritiert. Gründe kann man suchen, ob man die aber jetzt wirklich findet, weiß ich nicht, mehr oder minder Spekulation. Ich denke, die Geräte selbst sind größtenteils wohl schon produziert. Vielleicht gibt es nicht genug Kapazitäten, um genug Geräte bis zum Januar eben zu produzieren beim Start. Und man möchte eine extreme Knappheit da vielleicht verhindern. Wie gesagt, designmäßig, die Geräte sind schon längst fertig designt und die sind schon in Produktion. Also wer jetzt da denkt, es wird noch kurz vor knapp Änderungen gemacht werden, das glaube ich kaum. Also von daher wird sich an den technischen Daten jetzt nicht ändern. Manche haben da jetzt schon Panik wegen diesem RAM, mit der RAM-Geschichte, aber macht euch mal keine Angst, denn Samsung hat sowieso immer die kleinstmögliche Menge an RAM verbaut. Also werden die das sicherlich jetzt nicht anders machen. Ja, weniger geht nicht oder die machen sich komplett zum Affen. Ja, OnePlus hat auch einen Geekbench jetzt veröffentlicht von dem OnePlus Turbo, beziehungsweise nicht OnePlus hat den veröffentlicht, sondern es wurde einer veröffentlicht von dem OnePlus Turbo. Laut dem hat er einen Snapdragon 8S Gen 5, Gen 4 drin und das Teil hat eine 9000 mAh Akku, mAh-Stunden Batterie, cool, 16 GB RAM und Android 16. Ob das auch in Europa eben mit dieser Größe kommt, weiß ich nicht genau, aber damit wäre das schon ein interessantes Gerät für Leute, die einfach längere Laufzeit haben möchten. So, jetzt habe ich irgendwie die Nachricht hier komplett reingeschmissen. Dabei war ich mit Samsung noch nicht mehr fertig, denn Samsung zeigt auf der Spec-Show, warum der Exynos 2600 wohl beim Galaxy S26 eingesetzt wird und nicht der Snapdragon. Erstaunlicherweise ist der Prozessor nämlich wesentlich performanter und läuft wesentlich kühler als die Vorgängermodelle von Samsung. Ja? Denn Samsung Exynos wurden ähnlich wie die Snapdragon-Prozessoren extrem heiß. Ja, man, einer war sogar heißer geworden als der Snapdragon. Das geht natürlich nicht. Das sind ja schon Bratpfannen. Das ist dann ein Höhensonne oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, das Problem haben die gelöst. Und jetzt läuft der richtig gut. Ja, mit einem X930-Kern mit 3,75 GHz, dreimal A730-Kerne mit 3,3 GHz und viermal A720 mit 2,9 GHz und zweimal Cortex A520 bei 2,2 GHz, also 10 Kerne, ihr habt richtig gehört, 10 Kerne mit 2 Nanometer Prozesstechnologie, das ist richtig gut. Das ist richtig gut und man verspricht sogar, dass der unter Umständen kühler läuft als der Snapdragon. Ja, Wahnsinn. Und damit sind AI-Tasks und Realtime-Foto-Editing ohne eben Drosselung vom Prozessor möglich, was natürlich deutlich zum Vorteil gereicht bei den Samsung-Geräten. Denn ich habe es ja schon gesagt, Samsung baut zwar manchmal die Snapdragon ein, aber die werden ganz, ganz schnell so heiß, dass sie runterdrosseln, weil die Samsung-Geräte einfach keine vernünftige Kühlung haben. Und dann habt ihr quasi die Hälfte der Leistung an eurem Gerät und habt einen teuren Prozessor, der nur für 5 Minuten volle Leistung bringen kann und dann oder sogar noch weniger und dann schaltet er runter in einen super Sparmodus, damit er eben nicht so heiß wird. Das ist schlecht, ja, und deswegen ist es vielleicht gar nicht übel, wenn das S26 damit ausgestattet wird, ja, mit dem Exynos 2600. Im Prinzip kann man da nichts mehr dagegen sagen. Und offenbar wird auch das Galaxy Z Flip 8 mit diesem Exynos 2600 ausgestattet sein. Das ist ja, wenn man so will, das Flaggschiffgerät, ja. Ist ja auch das teuerste, mit Abstand das teuerste. Und auch das soll eben mit dem Exynos-Chip ausgestattet sein. Auch aus anderen Gründen, gerade deswegen wegen dieser kompakten Bauweise von diesem Gerät, ist der Snapdragon einfach viel zu heiß. Ja? Und deswegen wird er hier wohl auch nicht eingesetzt werden können. Ja? Unglaublich. Also man sieht, Exynos ist wohl gar nicht so schlecht, wie man vermutet hatte. Es haben ja schon angefangen, Leute zu heulen, als sie gehört haben, oh, das S26 könnte unter Umständen nur mit dem Exynos kommen. Oh Gott, was machen wir dann? Das ist doch furchtbar. Nee, also ich meine, wenn die das so gut hingekriegt haben, ja, und die waren ja schon mal nah dran an Snapdragon, also ich würde mal sagen, dann ist es ja okay. Ah, noch was vom Galaxy S26 zum Schluss, bevor wir am Ende sind hier. Das S26 wird wieder größer werden. Halleluja. Die Geräte werden endlich wieder benutzbar werden. Ja, genau. Denn ich habe es ja schon gesagt, Smartphones sind Smartphones und Telefone sind Telefone. Ja. Ich möchte jetzt schon wieder anfangen damit, aber das Galaxy S26 bleibt noch bei moderaten 6,3 Zoll Display. Ja, das Galaxy S26 Plus hat dann ein ordentliches 6,9 Zoll Display, genauso wie das Galaxy S26 Ultra ebenfalls ein 6,9 Zoll QHD Bildschirm hat mit 120 Hertz AMOLED Screen. Das ist gut, das ist schön, damit kann man dann was anfangen und ist spannend wieder geworden für Leute, die tatsächlich das Teil auch professionell bzw. richtig nutzen wollen. Ja? Und das finde ich eigentlich ziemlich positiv bis jetzt. Ja, das muss man durchaus sagen. Was dann weiterhin noch kommt, ihr wisst ja, ich bin kein großer Samsung-Fan. Das Display alleine macht das Handy jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter da für meine Verhältnisse. Ich gucke natürlich da auch noch anderes Ding, aber zumindest mal vom Display her sage ich, ja okay, das würde ich mir vom Display her durchaus kaufen. Damit kann man dann was anfangen. Aber da muss natürlich auch nur der Rest stimmen und da werden wir mal sehen, wie das ausgestattet ist und vor allem, und jetzt kommt es zu welchem Preis. Ja, das ist wohl eins der wichtigsten Sachen momentan. Gut, ja, dann sind wir auch hier am Ende vom Uncast. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, auch diesmal waren ein paar interessante Themen dabei und ihr hattet Spaß dabei. Ich darf euch an dieser Stelle frohe Weihnachten, Kussnachten oder was auch immer wünschen. Ja, frohe Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Die Community kennt ihr ja schon. mastodon.africa/@thenetcast oder die YouTube-Community @thenetcast. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.